Für dich ein bisschen Ernst und ein bisschen Spiel, aber nur nicht zu viel. Ein bisschen Treue für mich, ein bisschen Treue für dich. Ein bisschen lyrisch, ein bisschen schwül, aber nur nicht zu viel. Ein bisschen Treue, da freut sich meine Mama. Ein bisschen Liebe, da freut sich deine Mama. Ein bisschen Liebe für mich, ein bisschen Liebe für dich. Ein bisschen Ernst und ein bisschen Spiel, aber nur nicht zu viel.